3.5 Ich trage lieber grün. Ich zieh gern grüne Blusen an. Ich liebe bunte Anzüge. Die Hose ist sehr schön. Ich trag gern gelbe Röcke. Nein, ich trag lieber rote Röcke.